Lektion 7 Übung JA 4 Mitarbeiter von Firma Bayerle können die schwere Übung hier noch nicht. Susi Müller sagt, die ist nicht zu schwer. Ich möchte von ihr wissen, woher sie die Übung kennt. Und wie so ein Fehler passiert ist. Ich meine, da will die uns bestimmt nichts sagen. Lektion 7 Übung JB Wir Mitarbeiter von Firma Bayerle kennen die schwere Übung 4 noch nicht. Susi Müller sagt, die ist nicht sehr schwer. Ich möchte von dir wissen, woher die Übung kennt. Und wieso ein Fehler passiert ist. Ich meine, das will die uns bestimmt nicht sagen. Lektion 7 Übung JC Wir Mitarbeiter von Firma Bayerle können die schwere Übung 4 noch nicht. Susi Müller sagt, die ist nicht zu schwer. Ich möchte von ihr wissen, woher die Übung kennt und wieso ein Fehler passiert ist. Ich meine, da will sie uns bestimmt nichts sagen.